Hello, Copyright Kraftclub. I'm honored to introduce our support band for tonight. They are hard guys of us from Germany. But God is a way, they're a long way from being to be here at this stage for you guys. We would be really, really proud of you if you can dance a little bit. Bouncing to that music, because hip hop acts like that a lot. So we're proud of you if it's possible. So give it up, please, for Zugezogen Maskulin! Thank you. Scheiterhaufen! catchy. You ob es alle von euch wissen, aber es gibt ein paar Fans von Kraftwerk, die wirklich auch nahezu jeder Show zugegen sind und hier in der ersten Reihe zu finden sind. Schön, dass er einen Applaus verdient für diese Leute. Das ist ja schön, aber ein Problem, das wir mit diesen Leuten haben, ist, dass denen als Einzigen wahrscheinlich auffällt, dass wir jedes Mal exakt die gleiche Ansage machen. Das ist in Ordnung, aber wortwörtlich. Okay, so, wer von euch hat denn Lust, gleich bei Kraftklub so richtig sind auszulassen, zu springen, aufzutrippeln? Das ist sehr schön, und ich befürchte, die wenigsten von euch haben sich vorher ordnungsgemäß warm gemacht. Und das ist nicht so schön, Stichwort Verletzungsgefahr. Wir von Zugzug, was für wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass ihr euch verletzt. Und darum haben wir euch ein Lied vorbereitet. Dieses Lied heißt Alles brennt. Und der Refrain von diesem Lied ist exakt dafür gemacht, dass ihr euch einfach euch schon mal eure Glieder erwärmt, damit ihr nachher keine Krämpfe und keine Zerrung bekommt. Alles brennt, ja. Ihr dürft jetzt alle eure Hände in die Luft nehmen. Hose und Quatsch. Und das Quatsch, und das, der wird schon wieder aufwacht. Und der kleine Biermann aufwacht, dass der Tag kommt. Schon das kannst du aber sehr schnell vergessen. Wenn du im Sinn der Geschichte das vergessen. Manchmal siehst du auf uns, wenn du auf keinen Tag hast. Die Hand auf dein Ende, mein Krieg, schaust den Tief in die Länder. Tut mir leid, du kannst den Krieg auf den Stund geschaut. Thank you. Mutter und Vater, schreibt euch schon sehr lange an. Denn Mutter und Vater sind Kannibalen und sind Eichhörnchen. Nach abfüllenden Schnecken, nach Knochen, nach Haut, nach Haare, nein. Wir würden nach Kartoffeln schmecken, wir würden nach Rouladen schmecken und wir würden nach Rotkohl schmecken. Thank you. Und dann können wir einen warmen Applaus für 500 Euro. Und dann können wir einen warmen Applaus für das Merchandise, das wir dort produzieren. Und dann feiern wir unsere Schallplatten. Es war sehr schön. Tschüss. Danke. Bis morgen.